Okay, gut, ja, dann herzlich willkommen zum nunmehr zweiten Vortrag der Veranstaltungsreihe Existentialism Revisited. Also nur mal kurz generell zur Werbung, also so Infos zur Reihe, die noch bis Ende Mai gehen wird. Also kann man ja auf den Plakaten, die wir auch im IWI hängen haben, und auf der IWI-Internetseite einsehen. Genau, das kann ich vielleicht ja auch schon vorweg schicken. Wir ja haben auch noch einen zweiten Vortrag zu Simone de Beauvoir von Roswitha Scholz unter dem Titel Simone de Beauvoir heute. Der ist, okay, ich hoffe, das ist kein schlecht gewähltes Datum, am Freitag, den 13. Mai, um 7 halt, also um 19 Uhr hier. Gut, genau, aber ja, heute haben wir Andrea Truman über, genau, die eben hier über Simone de Beauvoir sprechen will hier, die ich herzlich willkommen heiße. Danke. Genau, also sie dürfte ja den meisten als Autorin des Buches Feministische Theorie für Frauenbewegung und für weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus bekannt sein. Genau das in der Theorie Org-Reihe im Schmetterlingsverlag erschienen ist. Genau, das ist natürlich sehr, sehr zu empfehlen, ist, kann ich vielleicht an der Stelle sagen. Genau, aber sie hat natürlich auch noch weitere Publikationen über Feminismus und ja, andere Themen, also verfasst. Okay. Ja, also sie Simone de Beauvoir ist für uns vor allem deshalb interessant, weil ihr Konkretisierungsversuch des Existenzialismus als Prüfstein für die kritische Relevanz dieser Philosophie insgesamt gelten kann. Also jetzt die Rede vom Konkretisierungsversuch, soll natürlich nicht heißen, dass gemäß einer selbstsexistischen Zuschreibung die Dichotomie von abstrakten männlichen Philosophen Sartre und konkreter Anwenderin Simone de Beauvoir aufgemacht werden soll. Viel eher ist gemäß dem existenzialistischen Ansatz selbst das Konkrete stets mehr als eine bloße Anwendung oder Illustration des Abstrakten, sondern markiert ein qualitativ der Wahrheit als begriffener Totalität näheren, eigenständigen, eine der Wahrheit näheren, eigenständige Überschreitung der abstrakten Struktur. Es ist die Aufhebung des Abstrakten im Sinne Hegels, da das Abstrakte im Konkreten zwar vollständig enthalten ist, zugleich jedoch das Konkrete reichhaltiger, gehaltvoller, wirklicher ist und so die Einseitigkeit und Unterbestimmtheit der Abstraktion überwindet. Wenn das Konkrete, wie Sartre in das Sein und das Nichts schreibt, Zitat, der Mensch in der Welt mit jener spezifischen Vereinigung des Menschen in der Welt, die zum Beispiel Heidegger in der Welt sein nennt, ist es aus systematischen Gründen geradezu notwendig, zur Erhellung dieser sogenannten synthetischen Totalität den Menschen, wie es sowohl Sartre als auch Simone de Beauvoir taten, in seiner sozialen und ich denke auch biologischen bestimmten Situation in den Blick zu nehmen. Er als Arbeitendes, also wie zum Beispiel Sartre, ist jetzt nur ein Beispiel, aber eben auch geschlechtliches Wesen. Dass der existenzialistische Grundansatz verbirgt zugleich diese Gegebenheiten niemals als unhintergehbar anzunehmen, ein irgendwie der definiertes Wesen des Menschen oder gar der Frau anzunehmen. Deshalb muss vom Standpunkt des Konkreten aus das Abstrakte überprüft werden. Lässt sich vielleicht eher aus der Position Beauvoirs heraus auch eine Sartre-Kritik herleiten, als Frage, spricht Sartre unter der Hand vom männlichen Subjekt, wenn er vom Subjekt spricht, manche Stellen in das Sein und das Nichts, also genauso, wenn zum Beispiel Sartre über Sexualität spricht, also könnten in der Tat so interpretiert werden, und genau das hätte dann genauso wären zugleich der Standpunkt als allgemein menschlicher ausgegeben wird. Kurz, im existenzialistischen Verständnis ist nicht die Konkretion die Mark der Abstraktion, sondern, also wenn es sich so zuspitzen lässt, also ich hoffe, das fällt dann nicht so wieder in den Dualismus zurück, die Abstraktion, die Mark der Konkretion. Okay, ja, also doch, genug von diesen abstrakten dialektischen Spitzfindigkeiten. Genau, also gebe ich es jetzt bei diesen skizzenhaften Vorbemerkungen, also die halt dazu gedient haben, so ein bisschen den Kontext, also zum Thema der gesamten Veranstaltungsreihe herzustellen, belassen und will vielleicht nur noch mal ein Zitat von Simone de Beauvoir aus Das andere Geschlecht verlesen. Genau, wo jetzt, glaube ich, die Punkte, die ich versucht habe, so ein bisschen eher abstrakt begrifflich zu erläutern, also nochmal ganz gut zum Ausdruck kommen. Sie schreibt, jedes Objekt setzt sich durch Entwürfe konkret als Transzendenz. Es verwirklicht seine Freiheit nur durch deren Überschreitung auf andere Freiheiten hin. Es gibt keine andere Rechtfertigung der menschlichen Existenz als ihre Ausdehnung in eine unendlich offene Zukunft. Jedes Mal, wenn die Transzendenz in Immanenz zurückfällt, findet eine Herabminderung der Existenz in ein An sich und der Freiheit in Faktizität statt. Dieses Zurückfallen ist, wenn das Subjekt es bejaht, eine moralische Verfehlung. Wird es ihm auferlegt, führt es zu Frustration und Bedrückung. In beiden Fällen ist es ein absolutes Übel. Jedes Individuum, dem daran liegt, seine Existenz zu rechtfertigen, empfindet es als ein unendliches Bedürfnis, sich zu transzendieren. Was nun die Situation der Frau in einzigartiger Weise definiert ist, dass sie sich, obwohl wie jeder Mensch eine autonome Freiheit in einer Welt entdeckt und wählt, in der die Männer ihr vorschreiben, die Rolle des anderen zu übernehmen. Sie soll zum Objekt erstarren und zur Immanenz verurteilt sein, da ihre Transzendenz fortwährend von einem essentiellen, souverän anderen Bewusstsein transzendiert wird. Das Drama der Frau besteht in diesem Konflikt zwischen dem fundamentalen Anspruch jedes Subjekts, das sich immer als das Wesentliche setzt, und den Anforderungen einer Situation, die sie als unwesentlich konstituiert. Gut, genau, bevor ich überleite noch zwei winzige organisatorische Anmerkungen. Genau, gibt es vielleicht irgendjemand, der ein Veto dagegen einlegen möchte, dass während des Vortrags geraucht werden darf? Okay, umso besser. Also ich weiß nicht, Christoph, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sorry. Genau, und genau das sind die, die zeichnen den Vortrag auf. Also ich hoffe auch, dass damit keiner ein Problem hat. Also ansonsten wäre es natürlich technisch möglich. Also wir werden ihn eventuell halt auch veröffentlichen. Ja, irgendwelche Äußerungen welche rauszuschneiden oder so. Aber gut, das muss dann halt an uns gerichtet werden. Also gut, dann bitte. Ja, hallo. Ja, ich glaube nochmal vorneweg so, ich habe tatsächlich wenig Ahnung von Sartre und was seine existenzialistische Philosophie ist, und deswegen kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob das jetzt so eine Kritik an Sartre ist, was Simone de Beauvoir leistet, aber deswegen ist es jetzt alles erstmal auf Simone de Beauvoir so beschränkt. Ja, und vielleicht kann das ja später in der Diskussion von anderen nochmal aufgebracht werden. Ja, bevor ich dann nochmal zu der Theorie von Simone de Beauvoir komme und auch meiner Kritik an ihr, wollte ich doch nochmal ein paar Worte sagen zu meiner persönlichen Rezeptionsgeschichte von Simone de Beauvoir, weil ich glaube, die tatsächlich relativ, also die kann man, glaube ich, recht systematisch, oder die ist, glaube ich, recht verbreitet, denke ich mal. Das ist jetzt keine ganz spezielle meine Geschichte, glaube ich, sondern haben sicherlich auch andere ähnlich erfahren. Ich glaube, erstmal ist es schon so eine, also der Existenzialismus so als so eine Jugendbewegung ist, glaube ich, das, was doch einige Generationen so mitgemacht haben. Und ja, so war es, glaube ich, auch bei mir. Wo ich mich tatsächlich fast nie für Sartre interessiert habe, mag geschlechtsspezifisch sein, sondern irgendwie wirklich immer nur für Simone de Beauvoir. Und das fing halt so an mit so 17, 18, als ich dann ihre Romane und Biografie und Autobiografien gelesen habe. Und ich weiß nicht, ob ich dann damals wahnsinnig viel davon verstanden habe, von irgendwie einer Philosophie, die dahinter steht. Aber sicherlich waren diese Bücher schon so eine Art, so ein Sehnsuchtsort, kann man das so nennen, vielleicht so ein so etwas, wo man herauskommt, also so dieser dieser Wunsch, dieser eher vorstädtischen Tristesse meiner Jugend im schönen Wuppertal irgendwie zu entkommen. So. Ja, und tatsächlich war es, also schon kann man sagen, damals so ein Ziel auch so zu leben, wie Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre in irgendwelchen Cafés sitzen, nicht viel arbeiten müssen. Texte zu schreiben, an auch diese freie Liebe-Idee fand ich damals recht interessant, die ja eher sowas war, also wo es keine Austauschbarkeit der Leute gibt, sondern immer, es waren immer sehr ernsthafte Beziehungen, schien mir so, die Menschen miteinander geführt haben. Und ja, das fand ich damals schon alles ziemlich faszinierend, und das, denke ich, geht ja doch einigen anderen Leuten auch so. Und dann waren sie auch noch auf einer Art links, wusste ich aber damals nicht ganz genau, was sie denn da überhaupt wollten. Sie sind ja schon irgendwie Sozialisten oder Kommunisten oder wie auch immer, waren sie noch in der Resistance. Also das machte aus dem Ganzen natürlich auch ein bisschen mehr als so ein Lifestyle-Produkt, sondern stand dann schon in so einem gesellschaftskritischen. Ja, auf eine Art kann man sagen, habe ich das dann ja schon so geschafft, zum Teil wenigstens. Zumindest bin ich dann irgendwann doch in die Wuppertaler Innenstadt gezogen. Das war schon ein Fortschritt. Irgendwann dann ja auch nach Berlin und bin ja dann auch irgendwie linksradikal geworden, auch auf eine Art intellektuell, habe keine Kinder gekriegt, viele Leute kennengelernt, auch Experimente mit freier Liebe gemacht, die dann so ähnlich glücklich oder unglücklich waren wie die von Sartre und de Beauvoir. Und habe dann ja auch angefangen, Texte zu schreiben und von meinem eigenen Geld zu leben und eben nicht mehr abhängig zu sein von meinen Eltern und auch von sonst. Ja, auch nicht von irgendwem Ehemann oder irgend sowas. Aber es stellte sich dann doch relativ schnell heraus, dass diese Freiheit, die das dann ja tatsächlich bedeutete, doch auch recht begrenzt war. Das kann man jetzt schon mal so sagen. Also vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig so angegangen wie Sie. Zumindest habe ich jetzt keinen Bestseller geschrieben, von dem man dann leben konnte und seine Arbeit komplett aufgeben konnte, aber das konnten sie ja auch erst, als sie 40 waren, habe ich noch 2 Jahre Zeit. Denn sie haben ja tatsächlich auch die ganze Zeit neben ihrem Job eigentlich ihre Texte geschrieben. Allerdings schien der mir auch, wenn man so die Biografien liest, wirkt der ziemlich locker. Also mit 3 Monate Ferien im Sommer, 16 Stunden arbeiten und sonst halt immer wandern, reisen, Texte schreiben, in Cafés rumsitzen. Also so ganz so einfach ist es mit meinen Jobs immer nie gewesen. Das war immer deutlich anstrengender, hatte ich so den Eindruck. Irgendwann war es auch klar, dass man sich statt irgendwie der äußeren Fremddisziplin eben durch die Eltern eher eine eigene Selbstdisziplin halt aneignen müssen, um halt irgendwie in dieser Welt bestehen zu müssen, zu wollen. Irgendwann war klar, wenn man Lohnarbeit macht, muss man sich selbst disziplinieren und dann ist man halt dann auf eine andere Art natürlich auch wieder Grenzen gesetzt und wieder Abhängigkeit diesmal von der Lohnarbeit und von dem, was man da an finanziellen Mitteln kriegt, nicht mehr eben von den Eltern. Und das ist natürlich auf eine Art, muss man dann auch wieder früh aufstehen und muss sich das aber diesmal dann selber setzen und es wird eigentlich nicht mehr von außen gesetzt. Das mit der Kinderlosigkeit fand ich dann irgendwann klar, das ist schon eine Freiheit, sich das entscheiden zu können, ob man eben Kinder haben will oder keine, aber irgendwann fand ich das auch nicht mehr ganz so die Superfreiheit, weil sicherlich ist es so recht, also natürlich verzichtet man damit dann auch auf was, aber eben um den halt, wenn man aber sieht, dass diejenigen, die Kinder kriegen, komplett in der Regel ins Private zurückgedrängt werden, fand ich das zumindest für mich immer so die Entscheidung schon, ja, besser dann doch keine Kinder zu bekommen, aber so die super Freiheit in dieser Entscheidung sah ich da irgendwie auch nicht mehr. Die Experimente mit freier Liebe scheiterten auch in der Regel, weil man selber und oder die Partner da auch nicht über das Bedürfnis nach Monogamie irgendwie drüber hinwegkamen. Insgesamt, ja, was natürlich bei Simone de Beauvoir und Sartre auch der Fall war, also die jeweiligen Partner, die dann eben hatten, wollten eigentlich auch immer monogame Beziehungen mit denen und haben da sehr drunter gelitten, dass das irgendwie nicht ging. So. Und da wiederum halt dann zumindest von Simone de Beauvoir weiß man das, dass sie dann da auch sehr drunter gelitten hat, dass dann dieser Nelson I. Green eben mit ihr eine monogame Beziehung wollte, sie aber irgendwie nicht auf Sartre verzichten und das, ja. So ähnlich kenne ich das Ganze auch und irgendwann war klar, dass das mit der Freiheit dann doch nicht so ganz hinhaut. Ne? Also das eigentlich selbst bis ins Privateste hinein die gesellschaftlichen Verhältnisse einen doch sehr bestimmen und der große Wurf darüber hinaus in der Regel nicht so gelingt. Dass diese Bohemfreiheit der Existenzialisten auch eine sehr privilegierte Geschichte ist, war ja ohnehin irgendwie klar. Aber dass ja, diese Vorstellung, man könnte die Freiheit jetzt schon im Hier und Jetzt dann verwirklichen und diese Bedingungslosigkeit, die man natürlich in der Jugend immer besonders schätzt, so jetzt und hier alles zu überwinden, zu überspringen, dass das eben doch eher dazu führt, dass man dass man eben dem Schein dieser Freiheit aufsetzt und oft eben ganz, ganz selbstbestimmt das macht, was was ohnehin verlangt wird. Das sieht man ja in der Regel immer an eigentlich jeder popkulturellen Bewegung, die dann irgendwann eingesaugt wird in kapitalistische Zusammenhänge. Aber natürlich ist auch gerade, und wo wir jetzt über Simone de Beauvoir sind, ganz klassisch eigentlich die Frauenbewegung, deren Klassiker sie geschrieben hat, ist natürlich sehr, denke ich, dem einfach verfallen, dass sie eben das gesagt hat, wir wollen eben arbeiten gehen, wir wollen entscheiden, ob wir Kinder haben wollen oder keine, und dann wollen wir am besten auch, dass beide es miteinander vermitteln und das halt alles innerhalb dieser Gesellschaft, und das natürlich, und da würde ich sagen, dass da machen sie, haben sie natürlich ganz, ganz selbstbestimmt ihre Integration in den kapitalistischen Verwertungsprozess mit aktiv quasi dazu beigetragen. Und Simone de Beauvoir, die ja nach eigener Selbstauskunft irgendwie Sozialistin ist, ist aber nicht ganz, würde ich sagen, hat dazu auch einiges beigetragen, dass sie da, also quasi für diese eigentlich eher bürgerliche Bewegung, die dann der Feminismus geworden ist, dass sie da irgendwie die Leitfigur eine Zeit lang war, ist, glaube ich, recht, liegt auch einfach in ihren Theorien irgendwie selber drin. Also. Ja. Und darum soll es jetzt eigentlich nochmal gehen, warum ist es so bei ihr und genau wie passiert es? So, dass sie eigentlich quasi, man sagt, diese Janusköpfigkeit, die das Ganze vielleicht hat, dieser Existenzialismus, dieser Freiheitsgedanke der Negation auch und dieses transzendierende Moment, dass das eben da aber dazu gekommen ist, dass man sich eigentlich quasi, eigentlich dazu benutzt wurde, zu seiner Integration der Menschen und gerade nicht zu einer Transzendierung der Verhältnisse. Aber wie letztens eine Frau, die ich kennengelernt habe, die auch irgendwie das Buch gelesen hatte und meinte, gerade diese Simone de Beauvoir-Stellen fand sie irgendwie so gut und glaubte, jetzt brauche sie halt Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht nicht mehr lesen. Das finde ich irgendwie dann auch nicht richtig, weil auf eine Art ist es tatsächlich, wenn man etwas wissen will darüber, wie sich das Geschlechterverhältnis immer wieder herstellt im Kapitalismus und gerade sich für die psychologische Seite auch davon sehr interessiert, dann finde ich das andere Geschlecht bis heute ziemlich unübertroffen. So auf eine Art. Und deswegen ist gerade, denke ich, der zweite Teil immer noch sehr lesbar und also werde ich jetzt nicht so wahnsinnig darauf eingehen, das muss man dann nur selber machen. Wie Wie konnte das passieren, dass diese Theorie quasi eher der Integration gilt und der Modernisierung des der kapitalistischen Gesellschaft? Da würde ich sagen, ist halt eigentlich das Hauptproblem, was ich erstmal sehe, ist, dass sie das existenzialistische Menschenbild übernommen hat, wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob das jetzt identisch, ihr Menschenbild identisch ist mit dem, was Sartre gesagt hat. Aber es ist bei ihr so, dass sie glaubt, über den historischen Materialismus hinauszugehen, indem sie eben nicht die ökonomischen Verhältnisse als die Grundlage nimmt für wie die Subjekte funktionieren und sondern dass sie sagt, das Geschlechterverhältnis stelle sich her, weil der Mensch quasi von Natur aus einer bestimmten Subjektform innewohnt. Ich weiß, es ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, dass sie eigentlich keine Wesenhaftigkeit in den Menschen sehen wollen, aber bei Simone de Beauvoir findet man so eine Wesenhaftigkeit und die liegt eben darin, dass der Mensch als Subjekt immer quasi eben auf andere Subjekte einwirken will und das aber quasi eigentlich sie auch beherrschen will. Also eigentlich ist es so, das Subjekt will die anderen beherrschen. Und wenn man sich jetzt als ein Subjekt irgendwie, als anderes Subjekt dem nicht entgegenstellen kann, dann passiert es, dass der eine Mensch den anderen Menschen beherrscht. Und dieses wäre eben passiert schon in der Steinzeit bei den Menschen zwischen Mann und Frau. Und das wäre eben auch der Grund gewesen, warum sich das quasi die ganzen 20.000, 30.000 Jahre irgendwie durchgezogen hätte. Und da würde ich sagen, dass sie dieses Subjekt, was sie da irgendwie ausmachen will, was von Anbeginn da gewesen ist und was sich durch alles quasi durchzieht, dass dieses Subjekt quasi eigentlich eins ist, was der kapitalistischen Ordnung quasi entspricht. Und das finde ich eben das Problem, dass sie das halt nicht reflektiert, dass dieses quasi, ich sagen würde, so, da ist relativ schnell so der Kampf aller gegen aller, würde ich sagen, zu sehen. Also, und eben die Ordnung der Konkurrenz, was eben eigentlich quasi aus der Ordnung der Konkurrenz irgendwie ergibt. Und dass dieses Konkurrenzsubjekt, was sie da eben festmacht, dass sie das quasi als dem Menschen an sich irgendwie zuschreibt. Und dadurch, dass sie eigentlich in dieser Grundannahme verhaftet bleibt, würde ich sagen, dann liegt einfach schon das Problem, dass sie da nicht über hinausgehen kann und tatsächlich letztendlich die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht transformieren kann, im Gegensatz zu ihrem eigenen Bedürfnis. Sie will ja hin zum Sozialismus, quasi, das ist ja ihr Ziel. So, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, diesen Punkt werde ich eben zu diesem Teil zur Steinzeit nochmal kurz vorlesen. Die Frau bleibt bei ihr in der Immanenz, nennt sie das. Also bei ihr wiederholt sich immer nur der Gattungsprozess und deswegen kann sie eben nicht das wahre Menschsein verkörpern. Und dieses verkörpert aber der Mann. Und hier eben das Zitat. Beim Mann ist es völlig anders. Er ernährt die Gemeinschaft nicht nach der Art der Arbeitsbiene in einem bloßen vitalen Prozess, sondern durch Akte, die sein Tiersein transzendieren. Der Homo Faber ist von Anbeginn der Zeiten ein Erfinder. Schon der Stock, die Keule, mit denen er seinen Arm ausrüstet, um Früchte vom Baum zu schlagen, um Tiere totzuschlagen, sind Werkzeuge, durch die er seinen Zugriff auf die Welt vergrößert. Er begnügt sich nicht damit, aus dem Meer geholte Fische nach Hause zu tragen. Zuvor muss er den Bereich der Gewässer erobern, indem er Einbäume aushöhlt. Um sich die Reichtümer der Welt anzueignen, bemächtigt er sich der Welt selbst. In diesem Handeln empfindet er seine Macht, er setzt Ziele, er entwirft Wege zu ihnen, er verwirklicht sich als Existierender. Um zu erhalten, schöpft er geht über die Gegenwart hinaus, er eröffnet die Zukunft. Deshalb haben Fischzüge und Jagden einen heiligen Charakter. Ihr erfolgreicher Ausgang wird mit Festen und Triumphzügen gefeiert. Der Mann erkennt in ihnen seine Männlichkeit. Nein, seine Menschlichkeit. Diesen Stolz zeigt er noch heute, wenn er einen Staudamm, einen Wolkenkratzer oder einen Atommeiler gebaut hat. Er hat nicht nur daran gearbeitet, die gegebene Welt zu erhalten, er hat ihre Grenzen gesprengt, hat die Grundlage für eine neue Zukunft gelegt. Ja, wo zur selben Zeit eben Adorno Horkheimer, die 1943 die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben und er eine Kritik quasi an dieser Form der Naturbeherrschung und instrumentellen Vernunft geliefert haben, war, ja, und eben in diesem diesen Naturbeherrschungsprozess, den da, wie Simone de Beauvoir beschreibt, er auch den Disziplinierungsgedanken rausgestellt haben und eben diesen ganzen Leidensprozess, der auch mit der Subjektwerdung und der Naturbeherrschung über eine äußere und eine innere Natur beschrieben haben, ist bei Simone de Beauvoir ist eher so, dass diese Natur des Mannes ja quasi in dem Wesen des Menschen selber verhaftet wird. Und somit quasi das, was eben in der Dialektik der Aufklärung als ein Prozess der Selbstkontrolle und der Selbstbeherrschung beschrieben wird, das ist das, was bei Simone de Beauvoir dann eher der Natur des Mannes quasi entspricht. Deswegen ist eigentlich meine Vorstellung davon, wie das bei Simone de Beauvoir funktioniert, dass sie eigentlich, also quasi da 1947, als sie das Buch geschrieben hat und quasi tatsächlich eben Horkheimer Adorno eher das Ende des Individuums und des Subjekts festgestellt haben und sie quasi aber das Subjekt da so stark macht, aber das Subjekt irgendwie als eines, was von seiner Disziplinierung gar nichts mehr weiß. Also das quasi schon dieser leistungsbezogene, sich selbst disziplinierende Mensch geworden ist, ohne überhaupt zu wissen, dass das irgendwie ein Produkt der Gesellschaft irgendwie ist. Und da denke ich, dass sie quasi da was nachvollzieht, was die gesellschaftlichen Verhältnisse zu dieser Zeit eben hervorgebracht haben. Also eher diesen konformistischen Menschen, wo weder die Vernunft noch über diese instrumentelle Vernunft hinausreicht, also noch, dass die Natur ist bei Simone de Beauvoir schon so dermaßen selbstdiszipliniert, dass irgendwie es gar keinen Widerspruch mehr gibt zwischen Vernunft und Natur. Und also quasi auch nicht mehr die Natur so diszipliniert werden muss, weil die Natur quasi schon vernünftig geworden ist. Also wo es quasi, also ich habe es so beschrieben, als eine Aufhebung der Trennung von Natur und Vernunft, aber aus einer negativen Ebene quasi. Also musste sich eigentlich immer der Mann disziplinieren, um ein arbeitsames Subjekt irgendwie zu werden, was über sich selbst und damit aber auch über die Natur und über andere herrschen konnte. Gibt es das jetzt so bei Simone de Beauvoir nicht mehr? Das Einzige, was jetzt noch sich selbst beherrschen muss, was die Einzige, die das noch nicht quasi so gelernt hat, sich selbst zu beherrschen und das aber als Ziel quasi angelegt wird, ist die Frau. Die Frau hat sich diesen gesellschaftlichen Verhältnissen noch nicht angepasst. Ihre Natur gilt bei Simone de Beauvoir als kontrollbedürftig. Ja, quasi jetzt auch der Kontrolle würdig. Also das ist quasi das Ziel. Dieses, wir werden nicht zu Frauen, wir sind keine Frauen, sondern wir werden dazu gemacht, ist eigentlich quasi so verstanden, dass so zu verstehen, dass eigentlich das, was an Nachteile aus der Natur der Frau erwächst, durch die Kontrolle der eigenen Natur könnte das ausgeglichen werden. Das ist ungefähr das, was quasi ihr Ziel ist. Denn die Natur der Frau, kann man sagen, ist lustigerweise bei Simone de Beauvoir zweigeteilt. Es gibt einerseits die quasi allgemein menschliche Natur. Das ist die, genau wie beim Mann, die transzendierende Natur, die auch diesen Entwurf in sich hat und über die Immanenz eben hinaus will. Und dann gibt es aber noch eine quasi Gattungsnatur der Frau. Also hat man quasi die Frau, also die Natur der Frau bei Simone de Beauvoir in eine weibliche und eine männliche Natur zweigeteilt. Und diese weibliche Natur ist irgendwie die parasitäre Natur, die sich immer quasi der Frau, dem eigentlichen Streben nach Transzendenz entgegenstellt. Und deswegen muss diese weibliche Natur kontrolliert werden. Weil sie diese eben von diesem Ziel, was Simone de Beauvoir hat, dass eben die Frauen eben auch ein arbeitsames Leben führen können, wie die Männer, davon irgendwie entfernt. Dazu dann auch nochmal ein Zitat von Simone de Beauvoir über die Frau. Auf biologischer Ebene erhält sich eine Art nur, indem sie sich neu erschafft. Aber diese Schöpfung ist nur eine Wiederholung des gleichen Lebens in verschiedenen Gestalten. Indem der Mensch das Leben durch die Existenz transzendiert, sichert er die Wiederholung des Lebens. Durch diese Überschreitung schafft er Werte, die der bloßen Wiederholung jeden Wert absprechen. Beim Tier bleiben die Grundlosigkeit, die Vielfalt der männlichen Aktivitäten vergeblich, weil ihm kein Entwurf innewohnt. Wenn es nicht der Art dient, ist das, was er tut, nichtig. Der männliche Mensch dagegen dient der Art, indem er das Antlitz der Welt gestaltet, neue Werkzeuge schafft, die Zukunft erfindet und formt. Wenn er sich als souverän setzt, findet er das Einverständnis der Frau selbst. Denn auch sie ist ein Existierendes, die Transzendenz wohnt ihr inne und ihr Entwurf ist nicht die Wiederholung, sondern deren Überschreitung auf eine andere Zukunft hin. Sie findet im Innersten ihres Wesens die Bestätigung der männlichen Ansprüche. Bei den Festen, die Erfolge und Siege der Männer feiern, schließt sie sich ihnen an. Ihr Unglück ist, dass sie biologisch zur Wiederholung des Lebens bestimmt ist, obwohl doch in ihren eigenen Augen das Leben seine Seinsgründe nicht in sich trägt und diese wichtiger sind als das Leben selbst. Ja, also was dann eben bei den Steinzeitmenschen, wo sie da gerade ist, wo eben die Natur der Frau eben noch die Frau vom Menschsein abgehalten hat, ist halt eben jetzt möglich. Jetzt kann die vernünftige, transzendente Seite in ihr die weibliche Natur unter Kontrolle bringen. Ja, und dazu eben nochmal dieses, dass sie dann sagt, wie der Mann ist die Frau ihr Körper, aber ihr Körper ist etwas anderes als sie. Das finde ich so eine ganz interessante Formulierung, dass ihr Körper etwas anderes als sie ist, weil nämlich weil der Körper sich der Kontrolle entzieht. Und, nochmal ein Zitat, in dieser Zeit, während der Menstruation empfindet sie ihren Körper am quälendsten, als ein opakes, fremdes Ding. Es ist einem eigensinnigen, fremden Leben ausgeliefert, das sich allmonatlich ein Nest in ihr baut und wieder abbaut. Allmonatlich bereitet ein Kind sich darauf vor, geboren zu werden und geht mit dem abgestoßenen roten Gewebe wieder ab. Also das ist jetzt der Gattungsprozess quasi, der sich ihr irgendwie ermächtigt. Ja. Also die Frauen sollen eben, um eine Arbeitskraft werden zu können, ihre Gebärfähigkeit kontrollieren, das ist das eine. Und außerdem sollen sie noch quasi alle anderen als weiblich geltende Eigenschaften sollen sie überwinden. Also sie sollen eben nicht mehr lieben, sie sollen nicht in den Tag hineinleben, sie sollen nicht träumen, das alles sollen sie sich irgendwie abgewöhnen. Damit kann man aber sagen, dass das, was eben in wie verzerrter Art und Weise auch immer, auch eben ein gesellschaftlicher Widerspruch war, den die Frau damit repräsentierte, dass sie diese weiblichen Eigenschaften repräsentierte und die auch eben immer im Gegensatz zur durchrationalisierten Welt standen, dass diese eben komplett aufgegeben werden sollen. Ja. So kann man sagen, dass das Ziel von Simone de Beauvoir ist eben, dass sich die Frauen eben auch um unabhängige Subjekte zu werden, sagt sie, eine Grundlage ist eben die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Da kann man sagen, da kann man ihr erstmal recht geben, die wirtschaftliche, ökonomische Unabhängigkeit kann in der bürgerlichen Gesellschaft nur über Lohnarbeit erreicht werden, sonst ist klar, man hat eben als Frau dann die Wahl, werde ich vom Mann abhängig sein oder werde ich von der Lohnabhängigkeit abhängig sein. Das hatte man eine Zeit lang zumindest als Wahl. Und da sagt eben Simone de Beauvoir an dieser Stelle, dass das eben immer ein Problem ist, dass die Frau diese Wahlmöglichkeit hat, weil sie damit quasi sich immer auch die davor drückt eben und einen wirklichen Beruf irgendwie anzunehmen. Ja, aber was man sagen kann, was innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Situation wahrscheinlich vielleicht tatsächlich besser ist als das andere, macht sie aber das quasi so weit fest, dass sie diese Lohnarbeit tatsächlich verherrlicht als dasjenige, was den Menschen zum Menschen macht. Und dass das aber heute unter einem spezifischen Klassenverhältnis passiert, das ist eben das, was ihr Problem an dieser Stelle aufmacht. Wenn das weg ist, das Klassenverhältnis, dann wiederum würde sie den Zwang zur Arbeit nicht nur hinnehmen, sondern würde sich diesen Zwang zur Arbeit quasi auch mit Enthusiasmus fügen. Dazu eben noch ein Zitat dazu, warum der Sozialismus notwendig ist. Und was das dann aber für sie heißt, auch Sozialismus, das wird an dieser Stelle auch schon direkt deutlich. Gewiss, sie erreichen ihre ökonomische Unabhängigkeit nur innerhalb einer ökonomisch unterdrückten Klasse. Und außerdem entbinden die in der Fabrik erfüllten Aufgaben sie nicht von der Frohen der Hausarbeit, die, wie gesagt, für die außerhalb arbeitenden Frauen besonders hart ist. Jetzt hatte sie jetzt erkennt sie schon, dass es wohl sehr hart ist, wenn man auch diese doppelte Belastung irgendwie hat als Fabrikarbeiterin. Und dann hatte sie irgendwie Studien gelesen, wo dann die Frauen eben sagen, dass sie lieber zu Hause bleiben wollten, als irgendwie in die Fabrik gehen. Und dazu sagt sie dann aber, dass den Frauen eben da die falschen Fragen gestellt worden wären. Wenn den Frauen gesagt worden wäre, wollt ihr lieber 40 Stunden in der Fabrik arbeiten oder 40 Stunden zu Hause, dann würdet ihr euch vielleicht doch dafür entscheiden, in die Fabrik zu gehen. So, das würde ich auf jeden Fall bestreiten, dass die Frauen das dann gesagt hätten, weil ich denke, in den Fabrik, die meisten Frauen, die in die Fabrik gehen mussten, wirklich deutlich lieber irgendwie Hausarbeit und Kinder irgendwie auf sich nehmen würden, als das ja auch eigentlich, also wenn sie die Möglichkeit auch haben, eigentlich immer so wählen. Wenn sie jetzt aber im Sozialismus leben würden, würden sie vielleicht sogar die Doppelarbeit leichten Herzens akzeptieren, wenn sie als Arbeiterin in eine Welt hineinkämen, die ihre Welt wäre, an deren Gestaltung sie freudig und stolz mitgewirkt haben könnten. Wo jetzt aber tatsächlich nicht so ganz klar wird, wie dieser Sozialismus aussehen soll. Also auf jeden Fall gibt es immer noch Fabrikarbeit und irgendwie Hausarbeit. Also es hat sich nicht wahnsinnig viel geändert im Sozialismus eigentlich. Ja. So entpuppte sich dann der Existenzialismus nach dem Lesen von Das andere Geschlecht tatsächlich weit weniger als eine Ausbruchsfantasie, sondern eher als ein Wunsch danach, die Frauen integriert zu sehen in eine Arbeitswelt nach fordistischen oder realsozialistischen Maßstäben. So. Ja. Was jetzt ins Können wir mal zum Schluss, was stimmt denn nun jetzt daran? Ist der, kann man sagen, der Existenzialismus ist eher eine Negation, der gesellschaftlichen Verhältnisse überschreiten will, in dem wir leben? Oder ist es eher eine Theorie für die Integration in die herrschenden Zusammenhänge? Das wäre jetzt die Frage, und ich denke tatsächlich, und es ist auch recht, ich finde es auch recht eindeutig, dass es tatsächlich ja beides ist. Ne? Dass mit dem Existenzialismus, dass das tatsächlich dann auch so ein bisschen, also auch dieses Transzendenz und Immanenz und diese Faktizität, dass das auch sehr variable Begriffe sind, die etwas rumschwirren, die auch im anderen Geschlecht immer nicht so ganz eindeutig werden. Also ist jetzt das Transzendierende und die Negation quasi der Faktizität kann genauso heißen, als erstmal in diesem Sinne die Natur eben zu beherrschen, so und eben in eine fortschrittliche, technisch optimierte Gesellschaft irgendwie weiterzukommen, kann aber genauso heißen, in der Resistance sich gegen die Vichy-Regierung zu stellen, obwohl die meisten anderen Leute irgendwie da mitmachen, das kann das genauso heißen. Und es kann aber auch heißen, die gegebene Gesellschaft zu negieren und eben zu überwinden hin zu einem anderen, zu einer anderen Gesellschaftsform. Ich denke, dass die Menschen eben frei sind und tatsächlich die Notwendigkeit, auch die moralische Notwendigkeit haben, zu dieser Transzendenz, zu dieser Überschreitung, ist, glaube ich, tatsächlich für eine revolutionäre Bewegung der erste Schritt, den man machen muss. So, das ist, glaube ich, tatsächlich notwendig, so erstmal festzustellen, wir sind frei und es könnte eine andere Gesellschaftsordnung geben, wenn wir sie eben einrichten, und das ist möglich, quasi, weil der Mensch frei ist. Ne? Ich finde es auch relativ nachvollziehbar, dass man damit nicht warten will, bis dann erst bis zur Revolution, sondern im Hier und Jetzt auch schon damit experimentieren will, mit dieser Freiheit. So. Aber das ist, denke ich, auch notwendig, dass man das macht, um halt auch im Hier und Jetzt schon zu zeigen, es ist um auch anderen zu zeigen, die Experimente sind möglich, man kann etwas anderes erreichen. Man kann sich quasi jenseits der Autoritäten selbstbestimmt und selbstständig irgendwie irgendwas erarbeiten. Das Problem ist allerdings immer nur, wenn man das dann schon quasi als die Freiheit dann an sich begreift, also dass man sie jetzt schon hätte. So. Aber wenn man dann das als einen Prozess, als einen revolutionären Prozess begreift, dann denke ich, ist das quasi notwendig. Aber damit würde ich sagen, muss man sich darüber klar sein, dass die Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft tatsächlich eher eine Möglichkeit ist, aber nicht real gegeben. Also dass und dass sich das eben erst durch quasi im Bewusstseinsprozess und dann auch in einem praktischen Prozess die Freiheit erst herstellen muss. So. Und das muss dann tatsächlich, das kann dann auch nicht ein individueller Prozess sein, wie das dann quasi, so wie ich es im Existenzialismus verstehe, erstmal, dass ich das irgendwie macht, das Subjekt es macht, sondern das kann nur ein kollektiver Prozess sein. Ja. Und dann kann man vielleicht sagen, dass das Problem ist und warum dann Simone de Beauvoir auf jeden Fall nicht irgendwie darüber hinaus kommt letztendlich, sondern irgendwie letztendlich doch bei der Integration irgendwie wie stecken bleibt, liegt es, glaube ich, daran, dass diese Freiheit eben schon als Faktizität, also als faktisch im Hier und Jetzt begriffen wird. Ich glaube, das ist eben das Hauptmoment. Weil die Freiheit im Hier und Jetzt dann schon anzunehmen, so wie das zumindest bei Simone de Beauvoir in einem anderen Geschlecht passiert, wo quasi die Männer eigentlich schon die Freiheit haben und die Frauen nur noch dahin kommen müssen, daran kann man, denke ich, eigentlich nur die Unfreiheit in dieser Gesellschaft irgendwie ablesen, nämlich immer die jeweilige gesellschaftliche Bedingtheit dieser Utopie-Versprechen, die sie dann letztendlich auch entwirft. So, denn wenn zwar auch die wirkliche Freiheit dann quasi für sie nur im Sozialismus gegeben ist, also die Freiheit jetzt ist zwar schon irgendwie ganz, ganz gut mit dieser Naturbeherrschung, aber dazu muss natürlich jetzt noch kommen, dass quasi das Proletariat eben die Produktionsmittel dann auch übernimmt, aber die gesellschaftlichen Verhältnisse, die, das hatten wir eben schon, die dann diesen Sozialismus dann ausmachen, ist eigentlich tatsächlich, also an dieser kann man eben eigentlich hauptsächlich diese Unfreiheit von diesen Utopieversprechen ablesen. Und da würde ich jetzt nochmal kurz ein Zitat eben zum Sozialismus vorstellen, wie dieser sich bei Simone de Beauvoir dann vorstellt und wie dann im Sozialismus eben auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen aussehen sollte. Es ist nicht schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der Männer und Frauen gleich wären, denn genau diese Welt hätte die russische Revolution versprochen. Die Frauen in der gleichen Weise erzogen und ausgebildet wie die Männer würden bei gleichem Lohn unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Die erotische Freiheit wäre sittlich zugelassen, aber der Geschlechtsakt würde nicht als ein Dienst betrachtet, der sich auszahlt. Die Frau wäre gezwungen, sich einen anderen Broterwerb zu sichern. Die Ehe wäre ein freier Zusammenschluss, den beide Partner zu jedem beliebigen Zeitpunkt aufkündigen könnten. Auch die Mutterschaft wäre frei, das heißt Geburtenkontrolle und Abtreibung wären erlaubt. Und umgekehrt würden alle Müttern, ob ledig oder verheiratet, unterschiedslos die gleichen Rechte zuerkannt. Der Schwangerschaftsurlaub würde von der Kollektivität bezahlt und dieser fiel auf die Sorge für die Kinder zu, was nicht heißt, dass die Kinder den Eltern entzogen würden, sondern dass man sie ihnen nicht überließe. Ja, also damit zeigt sich eigentlich schon, dass indem sie eben diese Freiheit quasi als faktische jetzt schon begreift, kommt sie in ihrer Utopie ungefähr genauso weit, wie wir jetzt sind. Quasi. Also sicherlich hat sich nicht alles von dem verwirklicht, aber was sie sich da für den Sozialismus oder als Versprechen der russischen Revolution denkt, da denke ich ja, okay, 2011 quasi auch im Kapitalismus fast erreicht. So. Und ja, also es bleibt auf jeden Fall der Arbeitszwang erhalten, es bleibt das Geld erhalten, es bleibt auch die Ehe erhalten. Selbst Schwangerschaftsurlaub müsste es noch geben, wo man denkt, so, muss man vielleicht auch nicht mehr nachfragen, ob man jetzt Urlaub nehmen will. Naja, auf jeden Fall wäre das, um darüber hinauszukommen, muss man quasi dann, wäre jetzt die Idee, quasi diesen Freiheitsgedanken eben auch reflektieren und quasi ein müsste man eher damit experimentieren und das Experiment müsste dann zu einem zu einer vollkommen neuen Form eben des Lebens führen und nicht irgendwie zum immer Gleichen, wo eigentlich nur das Schlechte Allgemeine eben weiter getrieben werden würde. Ja, somit wäre ich jetzt erstmal zu Ende mit Simone de Beauvoir und meinem Verständnis davon und dann könnten wir das nochmal diskutieren. Thank you.